Laut Meldungen hielten die Chefs der Gesamthauptstäbe der USA und Südkoreas am 13. Oktober im Verteidigungsministerium der USA die 41. Sitzung der südkoreanisch-US-amerikanischen Militärkommission ab. Auf der Sitzung, an der sich auch der Befehlshaber der US-Truppen im pazifischen Raum und der Befehlshaber der US-Truppen in Südkorea teilnahmen, überprüfte man das System der militärischen Zusammenarbeit für den Notfall auf der koreanischen Halbinsel, das auf der erweiterten Abschreckungskraft der USA basiert. In dieser Hinsicht wurde es vereinbart, effektvolle Gegenmaßnahmen zu erfinden und einzuführen. Auf der Sitzung versprach Südkorea, für die Stationierung von SAAD in Südkorea aktiv zu wirken, was den Kern des dreiseitigen Raketenabwehrsystems unter Leitung der USA darstellt und offenbarte somit die Absicht, um jeden Preis SAAD einzuführen.